Die Staatstheoretiker der Griechen und der Aufklärung haben die Konzepte Demokratie, Rechtsstaat und Gewaltenteilung, in den USA bekannt als Checks and Balances, formuliert, um einen politisch-institutionellen Rahmen zu definieren, der diesen Säulen Raum und Halt gibt. Erstens Demokratie. Die Demokratie ist kein Selbstzweck, sondern sie ist Vehikel zur Sicherung der Rechte des Einzelnen und zur Maximierung der Handlungsfreiheit der Gesellschaft als Ganzer. Das Ganze ist dabei keine anonyme Masse, sondern es ist die Summe der Individuen. Zweitens Rechtsstaat. Die Rechte des Individuums gedeihen in der Restriktion der Unterwerfung unter das Recht, weil die Rechte Dritter die natürliche Grenze der individuellen Freiheit darstellen, wenn sie nicht für einen, sondern für alle maximiert werden sollen. Drittens Checks and Balances. Die Gewaltenteilung ist die Fessel der ewigen Versuchung des Einzelnen, durch die Akkumulation von Macht die Spielregeln neu zu seinen Gunsten zu verändern. Alle drei Komponenten kommen in den realen Demokratien und konstitutionellen Monarchien unserer historischen Phase in unterschiedlichsten Varianten daher. Keine dieser Varianten ist gefeit gegen den aktuell stattfindenden Angriff des Kulturmarxismus auf ihre freiheitliche Substanz. Die Demokratie ist zur Ochlokratie verkommen, zu einer Herrschaft des Pöbels, bei dem die Mehrheit die Minderheit ausbeutet. Trotzdem und eigentlich paradoxerweise war die Distanz zwischen dem Souverän, dem Volk, und der politischen Entscheidungsmacht seit 1945 noch nie so groß wie heute. Der Föderalismus mit seinem subsidiären Streben wird von einem immer stärkeren Zentralismus verdrängt, der die Stufen Bundesländer und Bund überspringt und die der demokratischen Kontrolle entzogene Entscheidungsmacht supranational in Brüssel konzentriert. Der Rechtsstaat ist unterhöhlt durch die Flut von Gesetzen, die ihn allgegenwärtig und zugleich schwach machen. Niemals war der Satz Winston Churchills wahrer, der formulierte, wenn man 10.000 Vorschriften erlässt, vernichtet man jede Achtung für das Gesetz. Wir übertreffen diese Zahl alleine bei den Bauvorschriften in der EU seit dem Jahr 2000 um 50%. Die Gewaltenteilung ist löchrig wie ein Schweizer Käse in Parteiendemokratien, die ihre Richterbesetzung nach Proporz praktizieren und so die höchsten Gerichte zum verlängerten Arm von Legislative und Exekutive machen. Welche Vision? Welche Utopie stellen wir dem entgegen? Wie radikal dürfen oder müssen wir denken? Wir müssen radikal im Sinne der fünf Säulen einer funktionierenden freien Zivilisation denken. Ein weißer Schimmel, denn unfrei ist nicht die Zivilisation, sondern nur die Barbarei. Dafür müssen wir viele Strukturen, an die wir uns seit 1919 gewöhnt haben, über Bord werfen. Beginnen wir mit dem Souverän. Der Souverän ist das Volk. Es übt ein auf Ebene des Individuums angesiedeltes Wahlrecht aus, welches das Konzept der Souveränität atomisiert und zuteilt. Das Wahlrecht war aber in keiner Phase der demokratischen Entwicklung ein absolutes. Es war ein Bürgerrecht, kein Menschenrecht. Im antiken Griechenland durften nur wehrfähige Männer wählen. Das Frauenwahlrecht wurde in Europa erst im 20. Jahrhundert eingeführt. In Deutschland von 2020 darf nicht wählen, wer kein Staatsbürger ist, wer unter 18 Jahre alt ist, wer an einer schweren psychischen Krankheit leidet, die sein Urteilsvermögen massiv mindert, oder wer eine Freiheitsstrafe verbüßt.